Anuttara betrachten. Perfekt in Wissen und Wandern, der gesegnete Kenner der Welten, unübertrefflicher Lenker belehrbarer Menschen, bester Lehrer für Devas und Menschen, ein Buddha, ein Erhabener. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, hier und jetzt sichtbar, zeitlos lernt ein sie selbst zu schauen. Sie führt hinüber, von Weisen persönlich zu erfahren. Gut nachgefolgt ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen. Sie ist auf geradem Weg gefolgt. Sie ist dem rechten Weg gefolgt. Sie ist ihm meisterlich gefolgt. Das sind die vier Paare edler Menschen, acht edle Individuen. Es ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen. Würdig der Gabe, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Spende, würdig der Respekterweisung. Unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt. Fußlosen bin ich wohlgesinnt und jedem Zweibein bin ich gut. Vier Beinern bin ich wohlgesinnt, vier Füßern bin ich gleichfalls gut. Kein Fußloser mir schaden soll, kein Zweibein wende an Gewalt. Kein Vierbeiner mir schaden soll, kein Vierfuß je verletze mich. Alle Wesen, alles Leben, restlos alle Kreaturen, mögen Gutes nur erleben, in kein Unheil je geraten. Unermesslich ist der Buddha, unermesslich ist das Dhamma, unermesslich ist die Sangha. Begrenzt aber sind die Kriechtiere, Schlange, Skorpion, Hundertfüßer, Spinne, Eidechse, Maus. Der Schutz ist nun für mich errichtet, Paritta von mir durchgeführt. Die Kreaturen mögen weichen, ich ehre den Erhabenen, ehre den sieben vollkommen Erwachten. Udetayan Chakuma Ekaraja Harisvanno Patavipabaso Tantang Namasami Harisvanna Patavipabaso tejamam palayantu namattu buddhanam namattu bodhiya namo vimuddhanam namo vimuddhiya imam soparittam kattva moro charati esana apetayam chakkuma ekaraja harissavanno padavippavasu tam tam namassami harissavanna padavippavasam tayajj gunta vihare moratti ye brahmana veda kusapadamme te me namo te chaman palayantu namattu bundhanam namattu bodhiya namo vimuddhanam namo vimuddhiya imam soparittam kattva moro vasanakappayeti. Nun steigt hinauf der helläugige Herrscher, der goldfarbene Erdenrunderheller. Ihm erweis ich Ehre, dem goldfarbenen Erdenrunderheller. Von dir behütet wollen wir den Tag verbringen. Die Brahmanen, gelehrt in allen Dingen, sie verehr ich, sie mögen mich beschützen. Ehre den Erwachten, Ehre der Erwachung. Ehre den Befreiten, Ehre der Befreiung. Hat der Pfau den Schutz errichtet, macht er sich auf Nahrungssuche. Nun sinkt hinab der helläugige Herrscher, der goldfarbene Erdenrunderheller. Ihm weiß ich Ehre, dem goldfarbenen Erdenrunderheller. Von dir behütet wollen wir die Nacht verbringen. Die Brahmanen, gelehrt in allen Dingen, sie verehr ich, sie mögen mich beschützen. Ehre den Erwachten, Ehre der Erwachung. Ehre den Befreiten, Ehre der Befreiung. Hat der Pfau den Schutz errichtet, lässt er sich im Lager nieder. Atiloke sila guno satchan surjayanuddaya tena satchena kahami satchakiriyam anuttaram avachitva dhammapalam saritva kumbhake chinne satchapalam avasaya satchakiriyam akasaham santipakka apattana santipada avanchana mata pita chani kanta chatavita patikama sahasanche kate maiham mahapanjanito sikhi vacche sisola sakari sani udakam patva yata sikhi sacche name samonati esa me saccha paramiti. In der Welt da wirken Tugend, Wahrheit, Reinheit und Erbarmen. Mittels dieser Wahrheit wirke, höchsten Wahrheitsvorgang ich. Eingedenk der Kraft der Lehre, in Erinnerung einstiger Sieger, nahm zur Wahrheitskraft ich Zuflucht, Wahrheitsvorgang wirkte ich. Schwingen sind noch nicht gefiedert, Beine können noch nicht laufen. Mutter, Vater mich verließen, Feuersbrunst, du sollst jetzt weichen. Mit von mir gewirkter Wahrheit hat die große Feuersbrunst hier 16 Karisas verschont, wie Feuer, das ans Wasser kommt. Nichts kommt meiner Wahrheit gleich, sie ist mein Wahrheitsparami. Atitannan vagameya na patikam ke anagatam yadatitam pahinantam apatanca anagatam pachupannanca yodhamman tatta tatta vipassati asandhira asankuppam tam vidvamanubruhaye ajivakicham atappam ko janya maranam suve nahi no sandaram tena mahasenena majjuna evam vihari atapi ahoraptam atanditam tam vibhatte karattoti santo achikate muniti. Vergangenem laufe man nicht nach, nicht künftigem entgegenschau. Das, was vergangen, ist vorbei und künftiges noch nicht erreicht. Wer jedoch gegenwärtiges genau da klarsichtig durchschaut, nicht eingenommen, unbewegt, an dem Durchschauten wachse man. Gerade heut muss voller Einsatz sein. Wer weiß, ob morgen kommt der Tod. Für uns gibt's ja kein Aufbegehren gegen des Todes Übermacht. Den, der so voller Eifer glüht, bei Tag und Nacht sich fleißig müht, der einen wahren Glückstag hat, so nennt der friedvoll Stille ihn. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voroketa tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voroketa tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voroketa tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voroketa tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voroketa tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voropeta tena sanchena sottite hotu santi gambasa. Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sanchincha pana jivita voropeta tena sanchena sottite hotu santi gambasati. seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Schwester, seit ich mit der edlen Geburt geboren wurde, besinne ich mich nicht, vorsätzlich Lebendigem das Leben geraubt zu haben. Bei dieser Wahrheit mögest du gesund sein, möge dein Kind gesund sein. Mbo jango sati sankato dhammanam vichayo tata viriyam piti pasadi bojanga chatata pare samadupeka bojanga sati te sampadasina munina sammada kata bhavita bahuli kata sambatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena saccha vajjena sottite hotu sampada ekasmin samayena to moggalanam ca passapam gilane dukkhite disva bojjange satadesai te chattam abhinanditva roga mulchim sutam kane etena saccha vajjena sottite hotu sampada ekada dhamma rajapi kilanyena pipilito chundaterena tanyeva vanapetva nasadaram sambodhitva ca abada tamha uttasitanaso etena saccha vajjena sottite hotu sappada pahinate ca abada tinnanam klimahesinam maggahata kilesava pattanupattidhammatam etena saccha vajjena sottite hotu sappada. Erwachensglied der Achtsamkeit, Ergründung aller Wirklichkeit, auch Energie, Verzückung dann, fügt sich als nächstes Stille an. Und Sammlung, Gleichmut, sieben Glieder des Erwachens sind es, die der Stille alles sehr kündet. Viel geübt und gut gegründet, führen sie zu Geistesmacht, zu Nibbana man erwacht. Durch diese wahren Worte hier, sei Wohlbefinden stets mit dir. Einmal als der Schutzherr sah, Moggallana Kassapa, plagen sich mit Krankheit sehr, Sieben Glieder lehrte er. Das freute sie zur selben Zeit. Von Krankheit waren sie befreit. Durch diese wahren Worte hier, sei Wohlbefinden stets mit dir. Einst befiel auch eine schwere Krankheit selbst den Herrn der Lehre. Chundatera er dann dies höflich rezitieren ließ. Davon erfreut aus diesem Grund, erhob er sich und ward gesund. Durch diese wahren Worte hier, sei Wohlbefinden stets mit dir. Die großen Seher, alle drei, von ihren Leiden wurden frei. Wie Trübung, die der Pfad bezwang, gemäß der Stufe, die gelang. Durch diese wahren Worte hier, sei Wohlbefinden stets mit dir. Bahun Visaranam Yanti Pabbatani Vanani Cha Arama Rukka Chetyani Manusabhaya Tajjita Netam Ko Saranam Kemam Netam Saranam Uttamam Netam Saranam Agamma Sambha Dukkha Pamunchati Yocha Buddhancha Dhammancha Sanghancha Saranam Gato Chattari Ariya Sanchani Samma Panyaya Passati Dukkhan Dukkha Samuppadam Dukkhassa Cha Apikkhamam Ariyan chattangikam maggam dukkhopasamagaminam Etam ko saranam kemam Etam saranam uttamam Etam saranam agam Sambha dukkha pramuchyate iti Viele auf Suchen als Zuflucht, heilige Berge und Haine, Tempel, Bäume, Pagoden gar, furchtbefangene Menschenschar. Das ist die sichere Zuflucht nicht und auch die höchste Zuflucht nicht. Wer solche Zuflucht aufgesucht, wird nicht von allem Leid befreit. Doch wer zum Buddha Zuflucht nimmt, zum Dhamma und zur Sangha auch, und wer mit richtigem Weisheitsblick die vier edlen Wahrheiten sieht, das Leiden und wie Leid entsteht, zum Überwinden allen Leids, den edlen Pfad, der achtfach ist, in dem kommt alles Leid zur Ruhe. Das ist die sichere Zuflucht wohl und auch die höchste Zuflucht ist. Wer solche Zuflucht aufgesucht, der wird von allem Leid befreit. Bharahave panchakhanda bharaharocha pungalo bharadhanam dukkham loke bharanikkhepanam sukham nikkhipitva garum bharam anyam bharam anadiya Samulam tanhaṁ abhulha nicchato parinibbutoti. Eine Bürde sind die Kandas und ihr Träger die Person. Leidenschaft, sie anzunehmen, wer sie aufgibt, findet Glück. Schwere Bürde aufgegeben, ohne Schaffen neuer Last, wenn entwurzelt das Verlangen, ist man hungerlos gestillt. Ye cha atita sambuddha, ye cha buddha anagata, yo chetarahi sambuddho bahunnam sokanasano, sabbe saddhamma karuno viharinsu viharanti cha, Atopi viharissanti esa buddhana dhammata tasmahi attakamena mahattam abhikankata Saddhammo garukatabbo saraṃ buddhāna sāsanaṃ Nahi dhammo adhammo ca uho samavipākino Adhammo nirayam neti dhammo papeti sungatim Dhammo avirakkhati dhammacārim Dhammo sucinno sukhamāvahāti Esāni saṃso dhamme sucinne Na dukkatim gacchati dhammacāri Erwachte der Vergangenheit, erwachte auch in künftiger Zeit. Und er, der jetzt Erwachter ist und vieler Wesen Leid vertreibt, sind aller Dhamma-Ehrende. So waren sie, so ist er jetzt, so werden sie auch künftig sein. Das ist der Buddhas Urgesetz. Darum erweise, wer sich schätzt und wahre Größe sich erhofft, dem guten Dhamma den Respekt der Buddha-Lehre eingedenk. Das Dhamma und der falsche Weg sind nicht in ihrem Reifen gleich. Der falsche Weg zur Hölle führt, mit Dhamma wird nur Glück erreicht. Dhamma wahrlich schützt den Dhamma-Wandler. Dhamma gut geübt ist Glückes Ursprung. Segen steckt im gut geübten Dhamma. Dhamma-Wandler geht nicht in den Abgrund. Iyatape sela vipula napam ahaccha pabbata Samanta anupariyeyo nipotinta chatutisa Evan jaracha machuja adivattanti panino Kattiye brahmane vesse Sunde chandala pukkuse Nahinchi parivarjeti sabbam eva vimatati Natattahattinam bhumi narattanam napattiya Nachapimanta yuddena sakkajintum dhanena va Tasma hi pandito poso sampasam attamattano Bunde dhamme cha sanghe cha dhiro saddham nivesaye Yo dhammacharikayena vachaya udachetasa Idevanam pasansanti petya sange pamodati. Als ob Berge felsenstrotzend, die sich in die Wolken stemmen, rückten an von allen Seiten, jede Richtung niedermalmend. Ebenso auch alter Sterben überwältigen die Wesen. Edelleute, Priester, Händler, Straßenkehrer, Lumpensammler. Nichts, was es verschonen würde, einfach alles stampft es nieder. Keine Chance für Elefanten, Wagentruppen, Fußsoldaten. Auch kein Kampf mit Zaubersprüchen, nicht Bestechung kann gewinnen. Deshalb soll ein kluger Mensch hier eigenes Wohl im Blick behalten. Sein Vertrauen weise fest auf Buddha Dhamma Sangha setzen. Dhamma Wandler mit dem Körper, mit der Sprache und dem Herzen, hier im Diesseits schon gepriesen, freut sich nach dem Tod im Himmel. Yassa saddha tathagate ajala supattita silam jayassa kalyanam ariyakantam pasansitam Sange pasadu yasati ujubhutam jadasanam Adalido titam abu amogam tasajivitam तस्मा सद्दं च सीलं च प्रसादं धम्मदस्सनम् अनुयुञ्जेतमेधावी सरं बुद्धानशासनन्ति. Wer dem Tathagata vertraut, gefestigt und von Wanken frei, wer gute Ethik innehat, die Ebenen liebt, gepriesen ist, wer von der Sangha inspiriert, die Schauung grad gerichtet ist, den nennt man einen reichen Mann, verschwendet ist sein Leben nicht. Drum gebe sich ein weiser Mensch Vertrauen guter Ethik hin, auch inspirierter Dhammaschau, der Buddha-Lehre eingedenk. Sabbe Sankhara Anicchati Yada Panyaya Passati Ata Nimbindati Dukke Esa Maggo Visuddhiya Sabbe Sankhara Dukkati Yada Panyaya Passati अत निर्बिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पञ्चाय पश्यति अत निर्बिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया अपक्कते मनुष्येषु ये च नापारगामिनो अथायम् इतरा प्रजातीरमेवानुधावति ये च को समतकाते दम्मे दम्मानुवर्तिनो ते च नापारमे सन्ति मच्छुदेयं सुदुत्तरम् कन्हं दम्मं विप्रहाय सुखं भावेत पण्डितो ओका अनोकं आगम विवेके यत्तदूरमं तत्राभिरतिमिच्छया हित्वा कामे अकिञ्चनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पण्डितो येषं सम्बोधियङ्गेषु समाचित्तं सुभावितम् आदानपतिनिःसर्गे अनुपादाय ये रत कीनासवाज्युतिमन्तो ते लोके परिनिम्पुताति. Gestaltungen sind flüchtig nur. Sobald man das mit Weisheit sieht, hat man von allem Leid genug. Dies ist der Pfad zur Läuterung. Gestaltungen sind leidhaft nur. Sobald man das mit Weisheit sieht, hat man von allem Leid genug. Dies ist der Pfad zur Läuterung. Die Dinge alle sind nicht selbst. Sobald man das mit Weisheit sieht, hat man von allem Leid genug. Dies ist der Pfad zur Läuterung. Wenige nur bei den Menschen queren hin zur anderen Seite. Meistens aber rennen sie nur auf und ab in diesem Ufer. Die jedoch dem Dhamma folgen, das vollkommen ward verkündet, werden todesreich verlassen, das so schwierig ist zu queren. Dunkle Dinge überwunden, soll der Weise Helles pflegen. Fortgezogen aus dem Hause, abgeschieden, ferne lebend. Dort soll er Erfüllung suchen, ohne Sinnlichkeit ein Nichtser. Die Befleckungen des Herzens tilge aus sich selbst der Weise. Wer das Herz hat gut entfaltet, in den Gliedern des Erwachens, wer von allem Nehmen ablässt, sich entzückt am Nichtergreifen, triebversiegt von innen leuchtend, ist in dieser Welt erloschen. Anekachati samsaram sandhavissam anirvissam gahakaram gavesanto dukkha jati punah punam gahakara kadittosi punageham nakahasi sabbate pasukha bhagga gahakotam visankatam visankaragatam cittam tanhanam kayamajjaka. Durchwandernd mancherlei Geschlecht, durcheilend kam ich nie so recht, dem Hauserbauer auf die Spur, Geburt ist leidvoll immer nur. Du Hauserbauer bist durchschaut, kein Haus wird mehr von dir gebaut. Zerbrochen ist dein Dach gefiert, des Hauses Giebel abmontiert. Herz, das Entstaltung ganz durchdrang, erfährt der Dürste Untergang. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadin Sakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasam Supatipanno Bhagavato